Marquis liegt hier nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buchen, nein, in einer Gruft. Hierher verschlug ihn des Geschickes Zorn. Gott gebt, dass ihr sein letztes Wort noch hört. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein. Solang er aber lebt, steht ihm noch bei. Wollt ihr, dass seine Marter ewig sei? Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man Pleite nennt, die ihr als oberste Autorität nur eure schmierigen Gelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und ihn haufen und müsstet mit ihr über ihn was sprechen. Wie Schweine eines hinter anderem laufen, ach, seine Zähne sind schon lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten und flucht auch nicht und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf uns erbost wie das Gericht. Gesetzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen lasst euch uns zur Lehre sein und bittet Gott, er möge mir verzeihen. Der Regen wäscht uns ab und wäscht uns rein und wäscht das Fleisch, das wir zu gut genährt. Und die zu viel gesehen und mehr begehrt, die Raben hacken eure Augen ein. Und niemals sind wir festgehängt und wiegen, bald hin, bald her, ganz wie aus Übermut. Pickt von einer gierigen Vögel Brot, wie Pferdeäpfel, die am Wege liegen. Ach, Brüder, lasst euch uns zur Warnung sein und bittet Gott, er möge uns verzeihen. Die Mädchen, die Brüste zeigen, die leichte Männer zu erwischen, die Strolche, die nach ihnen äugen, um ihre Sündenlohn zu fischen, die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tagediebe, vogelfrei, die Mordgesellen, Abtrittsweiber. Ich bitte sie, mir zu verzeihen. Nicht so be Polizisten, Hunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde ließen meinem Munde, auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch heute will ich nicht so sein, um weitere Händel nicht zu suchen, bitt ich auch sie, mir zu verzeihen. Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhammern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen. Von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaar lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Alles sicher. leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn wir reitenden Boten des Königs immer geben. Warum bleibt alle stehen, wo ihr steht, und singt den Choral der Ärmsten, der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt? Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten, und die getreten werden, treten wieder. Darum sollte man das Unrecht nicht zu sehr verhorchen.